Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr herzlich willkommen zur Langen Nacht. Heute zum Thema Sterben ist Erwachen, die lange Nacht über Krieg und Traumata. Ich bin hier im Studio in einer vorauseilenden Diskussion gewissermaßen umzingelt mit kundigen Thebanern, jedenfalls dreien, die die Zeit, nämlich als Alt-68er, insbesondere des Vietnamkriegs, miterlebt haben. Ausnahme ist Caroline Ehmke, die ich sehr herzlich hier begrüße. Sie ist eine langjährige Kriegsberichterstatterin aus den Krisengebieten dieser Welt. Sie hat für den Spiegel, für die Süddeutsche Zeitung geschrieben, unter anderem sich auch als Dozentin betätigt über Globalisierung und Theorien der Gewalt. Herzlich willkommen, Frau Ehmke. Guten Abend. Dann haben wir Michael Farin hier, dessen Hörspiel Sie im Anschluss an diese Diskussion hören werden. Michael Farin ist Verleger und Autor, auch Drehbuchautor. Er hat unter anderem mitgewirkt am Drehbuch für Der Todmacher. Und er hat Hörspiele und Features, insbesondere in Sendern der ARD, produziert. Und vor allen Dingen aktuell arbeitet er gerade über den Holocaust für den Bayerischen Rundfunk. Das ist das Projekt Die Quellen sprechen und mit dem Institut für Zeitgeschichte zusammen ein Versuch einer Hörfunkumsetzung dieser Riesendokumentationsarbeit. Vielen Dank. Hannes Heer. Hannes Heer hat ja für viel Verärgerung und Aufruhr und Aufklärung gesorgt mit seiner sogenannten Wehrmacht-Ausstellung Mitte der 90er Jahre. Und diese Ausstellung hat den Verdienst einfach damals gehabt, mit dem Mythos von der sogenannten sauberen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg aufzuräumen. Sie haben mit vielen Fotodokumenten herher und mit auch Äußerungen dann dafür gesorgt, dass uns allen, die wir auch damals in der Schule Falsches bekommen haben, vom Elternhaus mal ganz zu schweigen, über den Zweiten Weltkrieg haben sie Stimmen gesammelt und aufgeklärt. Sie haben aber nicht nur diese Wehrmachtausstellung gemacht, sondern gleichzeitig auch in vorübergehender, um es mal so zu formulieren, Kooperation mit Jan-Philipp Dremsma in Hamburg sehr über zeitgeschichtliche Ereignisse zusammengearbeitet. Und im Augenblick bereiten Sie, oder ist es schon da in Bayreuth, eine Ausstellung, 2012. Die findet schon statt. Ja, sagen Sie kurz, was ist das? Das ist das Ende einer langen Serie von Ausstellungen Verstummte Stimmen, die Vertreibung der Juden aus der Oper, die 2006 angefangen hat, gewandert ist von Hamburg Staatsoper nach Berlin in die Staatsoper, nach Stuttgart in die Staatsoper, nach Dresden, nach Darmstadt. Und jetzt einen vorübergehenden Abschluss gefunden hat in Bayreuth und sie steht auf dem Festspielhügel. Freiluftinstallation unter dem Titel Die Bayreuther Festspiele und die Juden 1876, als die Festspiele begannen, bis 1945. Also ein Grund mehr, nach Bayreuth zu fahren. Vielleicht nur jetzt deswegen. Auch zur neuen Situation. Nur deswegen. Peter Schneider ist auch bei uns. Er ist Schriftsteller und Dozent. Seit Jahrzehnten, Herr Schneider, kann man sagen, sind Sie politisch engagiert. Sie haben auch vorhin ganz lebendig im Vorgespräch darüber berichtet, wie Sie als Redenschreiber von Willy Brandt nicht richtig zu Potte gekommen sind, wie man so sagen darf. Ja, leider hat er keine meiner Reden gehalten. Ja, gut. Auf der anderen Seite, Sie sind Mitinitiator des sogenannten Springer-Tribunals gewesen. Das wird in den Ohren der 68er bekannt sein. Und Sie haben die Erzählung Lenz unter anderem geschrieben. Da geht es auch ein bisschen um die Enttäuschung der Linken, wenn man so sagen darf. Über das, was sich gesellschaftlich entwickelt hat. Immer ein Jung-68er. Ich habe den Namen Alt-68er nie verstanden. Warum nicht einfach 68er? Was soll das mit den Alt-68er, dass Stimmt. Die alt sind? Ja. Das ist das Muster der Macht Soldaten, der Reservisten, ja. Der Veteranen sozusagen. Die sind jetzt aber alle auch 68, ne? Ja. Altersmäßig, in etwa jedenfalls. Ja, ich begrüße Sie sehr herzlich und das Stichwort, um das es heute im Wesentlichen aber nicht nur geht, das ist natürlich der Vietnamkrieg, der uns alle damals in dieser Zeit wachgerüttelt hat. insbesondere auch die Rolle der Medien wird da eine Rolle spielen, auch in unserer Diskussion. Die Fotos, die es damals gab, Frau Ehmke, die Kriegsberichterstattung. Sie waren sicher nicht im Vietnamkrieg dabei, aber in anderen Fällen. Sie sind eine 63er, Jung-63erin, 67 sogar. Also insofern natürlich keine Zeitzeugin in dem Sinne, aber Sie wissen natürlich auch, worum es geht. Und Herr Farin, vielleicht sollten Sie zunächst einmal einleitend ein wenig erzählen über das, was unsere Hörerinnen und Hörer erwartet im Anschluss an diese Diskussion, nämlich über Ihr Hörspiel, etwas sagen über die Entstehung, auch über Ihre Motive, dieses in einer, ich will mal sagen, auch dokumentarischen Weise darzustellen. Werner Schröter hatte in Paris der Regisseur. Der Regisseur Werner Schröter hatte in Paris eine große Retrospektive und hatte carte blanche und durfte einen Film vorstellen, der ihm wichtig war. Dieser Film hieß Winter Soldier, heißt Winter Soldier und erzählt die Geschichte von Kriegsveteranen, die in Vietnam ganz massiv schreckliche Dinge erlebt haben. Und die sich treffen in einem Hearing und in diesem Hearing einander erzählen, wie sie versuchen, mit ihren Erlebnissen fertig zu werden, klarzukommen. Dieser Film Winter Soldier ist von einem Kollektiv gedreht. Dieses Kollektiv hat 109 Vietnam-Veteranen begleitet, hat denen zugehört. Und der Film, der daraus entstand, war lange Zeit umstritten. Dieser Film ist in Amerika fast totgeschwiegen worden in der Anfangsphase. Trotzdem hat er untergründig gewirkt und hat mit verursacht, dass ein Umdenken stattfand in Amerika. 1971 war diese Filmarbeit und ich habe mir gedacht, weil die einfach so beispielhaft ist in dem, was da erzählt wird, das einfach zu nehmen und umzusetzen, ohne große künstlerische Mittel, ohne großen Musikeinsatz, sondern einfach nur die Texte für sich selber sprechen zu lassen. Mit 5 Schauspielern. Und das haben wir gemacht und das ist nachher zu hören. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das alle macht uns sehr neugierig auf das, was wir nachher hören können. Ich kann nur so viel verraten, das Entsetzen wird sich breit machen, was man hier auch sozusagen aus erster Hand, nämlich von Leuten, die als Täter zu Opfern geworden sind. Es handelt sich ja darum, um die Bewegung der VVAW, das heißt also Veterans of Vietnam Against War. Und das sind Leute, ja, die vom Saulus zum Paulus geworden sind, gezwungenermaßen. Darüber werden wir reden müssen, wie eben auch aus Tätern in Klammern Opfer werden. Vielleicht dann in dem Zusammenhang an Sie die Frage. Ist nicht dieses Muster auch für die Wehrmachtssoldaten, die damals offensichtlich auch sämtliche humanitären Grundregeln, moralischen Grundregeln über Bord haben gehen lassen, mitbedeutend gewesen? Ich glaube, man muss dann großen Unterschied machen zwischen dem Vietnamkrieg und zwischen dem Vernichtungskrieg, den die Wehrmacht geführt hat. Im Vietnamkrieg gab es eine gespaltene Öffentlichkeit. Im Vietnamkrieg gab es für die Soldaten, außer dass das Gelbe sind und dass das Insekten sind, keine Ideologie, die sie vorher formiert hat oder im Krieg begleitet hat. Und von daher es gab eine Kriegsführung, die so unkonventionell war, das heißt also wirklich Partisanenkrieg über Jahre, bei völliger Überschätzung der eigenen Mittel für diese unkonventionelle Art der Kriegsführung. Und da sind dann diese Traumata bei einer großen Zahl von Soldaten aufgetreten, die ja auch in der Literatur bearbeitet sind. Jonathan Shane hat ein sehr tolles Buch gemacht, Achilles in Vietnam. Bei der Wehrmacht ist das völlig anders gewesen. Die sind aufgewachsen in einer Gesellschaft, ab 1933 zumindest, und dahinter war immer Erster Weltkrieg, Zusammenbruch 1918, Versailles. Das war also sozusagen der gerechte Krieg, der dann vom Dritten Reich geführt wurde, als Revanche für 18. Sie sind aufgewachsen in dieser Kriegskultur. Sie sind mit Antisemitismus und Anti-Bolschewismus ab 1933 gefüttert worden. Und sie haben dann im Krieg selber haben sie dann in der bestimmten Krisensituation, die sehr früh war, es sollte ein Blitzkrieg sein, Hitler hatte versprochen, im Herbst sind alle wieder zurück. Juli, August war klar, das ist kein Blitzkrieg, das wird ein langer Winter werden. Und dann gab es die große Krise und diese Krise hat dazu geführt, dass die schon vorhandenen rassistischen Muster radikalisiert worden sind im Sinne, wir sind bisher doch die Sieger gewesen auf allen Schlachtfeldern seit 1939. Das kann doch nur daran liegen, dass wir uns hier mit einem barbarischen, unmenschlichen Gegner zu tun haben, der alle Regeln des Völkerrechts bricht. Also ist dieser Krieg ein Krieg im Sinne der Zivilisation des Abendlandes. Und diese Formierung ist so stark gewesen, dass sie 1945 überlebt hat. Vor allen Dingen dann, weil ein anderes, drittes Moment dazu tritt. Nach 1945 ist sie eine Gesellschaft gewesen, anders als in den USA. Die war nicht gespalten, sondern die hat dafür gesorgt, dass 60 Jahre dieser Mythos von der sauberen Wehrmacht am Leben war. Mhm. Und deshalb gibt es keine Traumatisierten in der Masse wie in Vietnam. Und deshalb ist die Frage auch, ob die Opfer geworden sind, die ist schwer zu beantworten. Natürlich ab den großen Rückzügen, 43, vor allen Dingen 44, ist jeder Soldat irgendwann mal in einem sogenannten Kessel gewesen. Es sind viele in der Kriegsgefangenschaft gewesen und da sind natürlich Verletzungen psychischer Art aufgetreten. Aber man hat hinterher schön verdrängt. Man hat es verdrängt, ja. Und 60 Millionen haben dazu mitgeholfen. Ja, ja. Frau Imke, das Stichwort vom gerechten Krieg ist gefallen. Sie sind ja nun in vielen Kriegsgebieten der regionalen Kriege gewesen. Wir haben ja immer auch in Deutschland gesagt, nie wieder Krieg. Das war ja sozusagen, wenn man so will, das Selbstverständnis in Deutschland. Wir haben dabei völlig verdrängt, dass es in den letzten 60 Jahren seit 1945 im Prinzip ja mehr als 60 regionale Kriege gegeben hat. Nur hierzulande war alles nicht spürbar. Wir bezeichnen uns ja auch immer so ein bisschen als die glückliche Generation, die in Frieden und Freiheit aufgewachsen ist. Sie als Kriegsberichterstatterin haben da sicherlich ganz andere Erfahrungen mitbringen können. Ja, wobei ich schon sagen muss, ich gehöre jetzt sozusagen zu der anderen Generation. Also ich bin 67 geboren, aber in der Tat ist für mich, ich würde schon sagen, die moralische und auch politische Sozialisation hat immer einen Referenzpunkt gehabt und das war die Shoah und das war der Zweite Weltkrieg und das ändert sich auch nicht. Also ich glaube, manches von dem, was vorhin sozusagen so als Alt-68er Überzeugung beschrieben worden ist, gilt für meine Generation oder mindestens für mich sicherlich ganz genauso und dazu gehört diese Überzeugung nie wieder Krieg mit deutscher Beteiligung oder von deutschem Boden aus. Und sicherlich war für meine Generation der Bosnienkrieg und der Kosovo, die große, ja, man kann so sagen, fast das Schibulett, an dem sich eben schied, wie man eben einerseits den Schutz oder auch die Pflicht, Völkermord zu verhindern, verbindet mit diesem Auschwitz. Diktum nie wieder Krieg. Also das war, glaube ich, für uns eine große Frage. Es war für mich dann auch tatsächlich als Journalistin der erste Krieg, in den ich dann ja freiwillig sozusagen gefahren bin. Das ist ein bisschen erstaunlich, was Sie sagen, Frau Imke, denn Sie sind ja nun wirklich nah dran gewesen woanders. Ist es deshalb für Sie so in der Wirkung gewesen, weil Jugoslawien, unser schönes Urlaubsland, das war ja sozusagen vor der Haustür, also die regionale Nähe, uns diesen Krieg auch besonders nahe gebracht hat? Ich glaube, einerseits war es eine Altersfrage. Das war sozusagen einfach der erste Krieg, der in mein politisches oder eben berufliches Leben sozusagen hineinreicht, so wie vielleicht für andere eben der Vietnamkrieg so eine große Frage war, wie man sich dazu verhält und vielleicht für andere eben frühere Generationen das andere Konfliktherde waren. Beim Kosovo-Krieg kam allerdings sicherlich hinzu, dass die mediale Aufbereitung oder Berichterstattung oder die Bilder, die zu uns als jetzt zunächst mal Bürgerinnen und Bürger aufschienen, doch eben historische Bilder zitierten. Also ich weiß nicht, ob Sie erinnern, diese berühmten Bilder aus dem Lager Trenjepolje, wo die Männer hinter diesem Zaun standen. Also natürlich waren das Bilder, die zitierten in einem kollektiven deutschen Gedächtnis eben Bilder von Konzentrationslagern. Und ich glaube, darüber gab es dann einen so starken moralischen Appell. Und für mich jetzt erstmal als Journalistin eben dann auch den Appell, dorthin zu gehen und darüber zu berichten. Herr Schneider, vielleicht sollten wir in dem Zusammenhang tatsächlich über die Rolle der Medien mal sprechen. Die waren ja amerikanisiert, was den Vietnamkrieg angeht. Ehe hier bei uns wirklich mal die Schweinereien übergekommen sind, dauerte es ja auch Jahre. Und insofern ist es natürlich schon interessant zu sehen, dass heute viele amerikanische Publizisten auch sagen, also die Kriegsfotografien sind es im Grunde genommen, die die Stimmung in Amerika völlig haben umkippen lassen und dann später auch in Europa. Ist der Eindruck richtig oder wie haben Sie das empfunden? Das ist ganz sicher richtig und nicht von ungefähr sind ja diese Kriegsfotografien dann mehr oder minder verboten worden während des Irakkriegs. Also nicht umsonst gab es die Journalisten, die embedded, also sozusagen im Bett der US-Armee. Die waren Partei. Denen blieb nicht viel anderes übrig, die konnten nicht viel anderes sehen. Mhm. Ich möchte erstmal zwei Dinge aufgreifen, die hier gesagt worden sind, mit denen ich nicht ganz zurechtkomme. Herr Heer hat gesagt, dass, also um das abzuheben, den Vietnamkrieg vom Nazikrieg in der Sowjetunion, gegen die Sowjetunion. Ganz richtig gesagt, dass die Nazis eine festgefügte Ideologie hatten. Und in Abhebung davon hat er gesagt, dass das keine ideologische Fixierung gab seitens der Amerikaner. Das ist so nicht richtig. Amerika hatte ganz zweifellos eine Ideologie und das war eine verzeihlichere, deutlich verzeihlichere Ideologie. Und zwar, sie wollten die Demokratie verteidigen gegen den Kommunismus. Es gab diese Theorie, dass also dort alles fallen würde, wenn man Vietnam fallen ließe. Alles würde in die Hand der, das war also diese Domino-Theorie. Und ich habe Romane gelesen von jungen Amerikanern, die wirklich mit den besten Absichten, naiv und ohne jedes böse Wollen, in diesen Krieg eingestiegen sind und sich dann tief enttäuscht davon abgewandt haben. Übrigens, was die Veteranen angeht, das ist etwas, was man zur Ehre Amerikas noch hinzufügen muss. Die haben ja, als sie merkten, was sie dort angerichtet haben, nicht nur solche Unions gemacht, wo sie sich verständigt haben. Die sind nach Vietnam gefahren und haben sich mit ehemaligen Kriegsgegnern getroffen. Ich habe mehrere von solchen Leuten gesprochen und es war für mich ergreifend zu sehen, wie die sich dieser Begegnung ausgesetzt haben. Das hat es so bei den Nazi-Soldaten und Offizieren meines Wissens nicht gegeben. Aber nochmal zurück zu den Medien. Es war in der Tat so, dass die Medien im Vietnamkrieg eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben. Mhm. Man kann sich fragen, werden sie je wieder eine solche Rolle spielen und spielen können? Für uns, die wir diese Bilder sahen, war ziemlich früh klar, dass der Vietnamkrieg ein Verbrechen war. Und daran halte ich bis heute fest. Mhm. Es war ein Verbrechen. Übrigens haben Leute, die näher dran waren als wir, zum Beispiel McNamara, genau dieses Wort benutzt später, um den Vietnamkrieg zu beschreiben. Aber Herr Heer, vielleicht, da Sie ihn angesprochen haben, sollte er zunächst mal dazu etwas sagen können. Ja. Und die Frage auch natürlich, Sie hatten das Wort vorhin ja auch benutzt, gibt es überhaupt gerechte Kriege? Da würde ich auch Frau Imke dann anschließend zu Wort kommen lassen. Das letzte ist eine ganz schwierige Frage. Ich will mit dem Unterschied anfangen. Also wir sind uns einig, dass ein Völkermord war, was in Vietnam passiert ist. Was aber spät, was spät hierzulande also hier, festgestellt ich sag mal, wurde. Im SDS war das klar damals. Ne? Mhm. So. Im Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Also das ist gar keine Frage. Und ich würde auch sagen, dass für uns die Bilder, die Bilder das Entscheidende waren. Bevor Hollemann und Semmler, Hollemann und ein anderer, war nicht Semmler, Neitzke, glaube ich, über Vietnam dieses Buch geschrieben haben. Es waren die Bilder. Es war diese Pistole, die an einen Gefesselten, ja, gerichtet war. Es war dieses verlorene Kind, was unter dem Napalmnebel auf einer einsamen Straße war. Das waren die Bilder. Und diese Bilder fanden wir nicht in unseren Zeitungen, in der Welt, in der FAZ, ja, in den Lokalzeitungen, Generalanzeiger. Ich habe in Bonn damals studiert. Die Bilder fanden wir nur bei Halberstam oder in französischen Zeitungen. Ja. Und das gehörte natürlich dazu. Die Bilder haben schockiert. Hier passiert, nachdem der Holocaust gerade mal 20 Jahre vorbei ist, nachdem dieser Vernichtungskrieg im Osten vorbei ist, jetzt passiert etwas, was in ähnlicher Weise ein ganzes Volk, und das von dieser Leitdemokratie, die uns ja eingebimst worden ist. Die Amerikaner sind das Vorbild. Ja? Lange nach der Reeducation sind die Journalisten dorthin geschickt worden, um zu lernen, was freier Journalismus ist. Ja? Der hier RIAS war ja ein Kampfsender, der sich da maßgeblich beteiligt hat. Also diese mediale Wirkung ist enorm gewesen, und wir haben am SDS 67, wir haben den ganzen Winter ein Schulungsseminar gemacht über den Vietnamkrieg. Und das, wann war das? Das war 67, im Winter. Und das Schwierigste war, Material überhaupt zu besorgen. Ja? Das war furchtbar. Wir haben Raubdruck gemacht, wir haben uns in Frankreich, wir sind nach Paris gefahren, weil die Franzosen ein großes Interesse hatten. Übrigens haben wir ständig Flugblätter des amerikanischen SDS und der amerikanischen Friedensbewegung nachgedruckt. Genau. Wir waren in dieser Hinsicht total amerikanisiert. Und dann kam zum Glück ein Buch, und das lag gerade vor, von Halberstam, von einem Journalisten über den Vietnamkrieg. Da konnte man zum ersten Mal in einem Zusammenhang das Ganze nachlesen. So. Also, und man muss... Eines muss man sagen, der SDS war damals nicht der revolutionäre SDS, der durch Kral und Dutschke dann geworden ist. Ja? Sondern, das kann ich für unsere Gruppe sagen und das kann ich für Tübingen genauso sagen und für Aachen genauso und für Münster auch, wir sind radikale Demokraten gewesen. Ja? Und wir hatten mit Weltrevolution zunächst überhaupt nichts im Kopf. Frau Imke, Sie haben vorhin auch als Exkulpation die innere Frage aufgeworfen, mit Hinweis auf Auschwitz im Hinterkopf, hat dann der Militäreinsatz im Kosovo etwa funktioniert bei uns? Gibt es einen gerechten Krieg? Haben Sie das überhaupt erlebt? Darf ich eins zurück sozusagen springen, weil wir so wichtige und schöne Punkte auch haben, da würde ich schon noch ganz gerne drauf eingehen. Also das eine ist, wo wir jetzt gerade bei waren, nämlich die Frage sozusagen der Mobilisierung. Also was hilft eigentlich an Berichten oder auch an Informationen, um auf eben Kriege zu reagieren? Da haben Sie jetzt beide eben die Fotografien genannt. Ich würde es nur für meine Generation sozusagen aktualisieren wollen oder für meine Zeit das sagen. Sicherlich waren die Bilder aus Abu Ghraib etwas. Also das würde ich sagen, ist vielleicht vergleichlich, dass es eine Möglichkeit gab, einer wirklichen Skandalisierung der Verbrechen, die im Irakkrieg in den Gefängnissen geschehen sind. Aber waren wir da nicht schon wach eigentlich? Als etwa, das können Sie so dann aus eigenem Erleben sicher nicht sagen. Nein, ich glaube nicht. Wir sind aus einem Schlaf erwacht worden. Ja. Das weiß ich nicht, aber ich würde zumindest sagen, also es gibt auch heute noch Bilder, bei denen sozusagen diese Hebelwirkung und diese Reaktion es gibt. Ich erinnere, ich hatte zu der Zeit eine sehr gute Freundin, die bei der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch arbeitete. Und es kamen diese Bilder aus Abu Ghraib in die Öffentlichkeit. Und das Erste, was sie sagte, Mensch, ich wünschte, ich hätte über die Fälle, über die ich berichte, solche Bilder, damit sie auch die Öffentlichkeit so aufrütteln. Also ich glaube, die Abhängigkeit von Bildern gibt es nach wie vor. Ich würde trotzdem ganz gern einen Schritt zurück um sozusagen doch die Ursprungsfrage nochmal aufzunehmen, vielleicht etwas zu sortieren. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, war doch die erste Frage eigentlich, was ermöglicht die Täterschaft? Und selbst wenn wir jetzt mal unterscheiden, selbstverständlich sozusagen die historisch und auch kulturell und ideologisch Unterschiede zwischen jetzt dem Zweiten Weltkrieg und Vietnam, so ist ja vielleicht doch zunächst die Frage, was ermöglicht es eigentlich, Soldaten zu Tätern zu werden? Und da stimme ich schon auch Peter Schneider zu und würde sagen, na ja, da spielt natürlich auch beim Vietnamkrieg. Also Hannes Heer hat so gesagt, na, das waren halt Insekten und Gelbe. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort, um zu sagen, natürlich braucht es eine ideologische Vorbereitung. Es braucht eine Ideologie, die sozusagen das Gegenüber entmenschlicht. Ich kenne das aus meiner Erfahrung. Ich habe relativ viel mit Folteropfern gesprochen und relativ viel mit Menschen gesprochen, die eben in solchen Kriegssituationen zu Opfern gemacht wurde. Und es gibt natürlich gewisse Muster, die immer man erkennt. Die Menschen werden deindividualisiert, man gibt ihnen Nummern, man packt sie in Zustände, die sie auch optisch sozusagen entmenschlich, also das Köpfe rasieren ist sehr häufig, dass die Zellen so widerlich dreckig sind, dass die Menschen nach und nach eben auch was animalisch Anmutendes haben. Ich glaube, das sind alles dann Voraussetzungen, die es auch leichter machen, sozusagen, sie zu misshandeln, sie zu quälen, sie zu demütigen, sie zu foltern oder eben sie hinzurichten. Also insofern, glaube ich, gibt es schon auch so eine ideologische Kontextualisierung, unabhängig dann nochmal von der Frage, was sind Befehlsstrukturen? Gerade wenn ich jetzt an Abu Ghraib denke, übrigens auch, wenn wir an manche der Konzentrationslager denken, die Gleichzeitigkeit von ganz klaren Hierarchien und Strukturen und Strukturlosigkeit und sozusagen irgendwie Anarchie, in denen dann auch der Exzess möglich ist. Also das war das Sofsky-Argument immer, ist etwas, was sicherlich bei Abu Ghraib auch eine Rolle gespielt hat. Also ich glaube, das ist die eine Frage, über die wir nachdenken. Also dieses, was ermöglicht eigentlich die Täterschaft? Und die andere Frage scheint mir die zu sein, die am Anfang aufgetaucht ist, ob es eben trotzdem Gewalt auf den Täter selbst auch zurückwirkt. Also die, die er ausübt, eben keineswegs so instrumentell ist und so funktional, wie einem immer suggeriert wird, sondern dass auch derjenige, der Gewalt ausübt, mit sicherlich anderen, aber auch mit Traumata versehrt zurückkehrt. Und das scheinen mir doch sozusagen zwei Fragen zu sein, die wir erstmal aufgeworfen haben. Herr Farin, in dem Zusammenhang ideologische Manipulation, nenne ich das jetzt einfach mal, der viele zum Opfer fällt, gibt es nicht noch einen Faktor, der auch eine Rolle spielt, auch in Ihrem Hörspiel im Grunde genommen? Das ist der Gruppenzwang. Das heißt, die Kameradschaft, ja, wenn man so will, auch die Halunken, das Halunkenbewusstsein, wir machen etwas, das machen jetzt alle und da mache ich auch mit, da bin ich auch nicht feige und da halte ich auch mal drauf oder ich schlitze der Frau den Bauch auf bei lebendigem Leib und was da so alles geschieht, teilweise werden die auch drauf trainiert. Welche Rolle spielt das eigentlich? Ja, also ich denke, dass diese Gruppendynamik schon eine sehr massive ist und auch, dass auch diese Psychologismen, die dabei entstehen, länderübergreifend sind. Worauf ich aber noch hinweisen möchte, Vietnam hatte einen Vorlauf, und zwar Korea. Und das ist ein sogenannter stummer Krieg. Da sind von 22 Großstädten 18 komplett platt bombardiert worden von den Amerikanern. Da gab es keine schönen Bilder, die man zeigen konnte, keine grässlichen Bilder, weil da war alles einfach nur platt. Und die Amerikaner haben in Laos und in Kambodscha genauso bombardiert. Auch da gab es nur bedingt Bilder und wenn, dann höchstens von den Roten Khmer. Das sind einfach Dinge gewesen, wo der militärisch-industrielle Komplex der Amerikaner zugreift. Und da muss man, glaube ich, diesen ganz großen Sprung machen zwischen wirtschaftlicher Kriegsführung, ja, wirtschaftlich quasi verordneter Kriegsführung und den psychologischen Problemen, die dann die einzelnen Leute haben, die dorthin geschickt werden und die dann dort vor Ort bestimmte Sachen machen müssen. Und ich denke, diese Art von Kriegbetrachtung ist ungeheuer kompliziert und im Grunde dann nur noch im Einzelfall möglich. Es wird in Ihrem Hörspiel ja auch teilweise darauf hingewiesen, als Argumentation, Hiroshima war ja auch eine gute Sache. Das durfte man ja auch, das durften wir Amerikaner ja auch. Damit wurde ja auch ein Krieg letztendlich beendet. Also sozusagen eine schlechte Sache wurde ins Gute gedreht. War das eine Argumentationshilfe auch damals, Herr Heer, vielleicht etwa ein Muster, das auch für die Wehrmachtssoldaten stimmte? Absolut. Also das kann man auch verallgemeinern. Ich verbinde das mit der Frage nach den Tätern. Was macht Soldaten zu Tätern? Es gibt drei Merkmale für mich, und das Ganze lässt sich aber zusammenfassen in einem übergreifenden. Das eine ist, der Krieg muss natürlich zu einem gerechten Krieg gemacht werden. Hitler hat in Mein Kampf lange Passagen über die englische Propaganda im Ersten Weltkrieg niedergeschrieben. Das ist das Hellsichtigste, was er in diesem Buch neben vielen anderen klugen und sehr offenen Sachen produziert hat. Und da schreibt er, die Engländer waren uns in der Propaganda absolut überlegen. Sie haben uns zu Hunnen gemacht, schon vor dem Krieg. Und dann musste jedem englischen Soldaten mit uns aufeinander zu treffen natürlich als eine Möglichkeit verstanden werden, die Hunnen sozusagen verschwinden vom Erdboden, verschwinden zu lassen, weil das ist natürlich, sind keine Menschen, ja? So. Also das erste ist, es muss das Bewusstsein geschaffen werden. Es geht ja um Kollektive, es geht ja nicht um Einzeltäter. Das Bewusstsein geschaffen werden, für eine gerechte Sache einzutreten. So. Das zweite, man muss die Vorstellung haben, und es muss eine Kollektive sein, wir sind die besseren Menschen. Das dritte, es wird nicht bestraft, sondern es wird honoriert. Und ich würde das Ganze zusammenfassen in dem Übergreifenden. Es muss eine eigene Moral vorliegen. Der Nationalsozialismus hat eine eigene Moral geschaffen. Das ist das eine. Er hatte eine partikulare Moral. Es galt nur für bestimmte Gruppen, die Deutschen. Recht ist, was dem deutschen Volk nutzt. Das ist das eine. Und das andere ist, die Moral wird sozusagen hergeleitet aus einer geschichtlichen Aufgabe, aus einer weltgeschichtlichen Mission. Und wenn man das nicht begreift, dass eine bestimmte Moral, und das ist mehr als nur Antikommunismus, und das ist mehr als nur die Gelben, das ist ja im Pazifikkrieg ja auch schon von den Amerikanern damals praktiziert worden, diese Moral, die hat es in der Weise für die Soldiers, die GIs, die Marines, hat das im Vietnamkrieg nicht gegeben. Bei der Wehrmacht hat es das gegeben. Mhm. Ja? Und das Schweigen nach 45 hängt damit zusammen. Darf ich einmal ganz kurz nachfragen, nur damit ich es richtig verstehe. Sie meinen jetzt schon Moral in Anführungszeichen. In Anführungszeichen. Ja gut, okay, weil wir sind im Radio, da muss man so ein bisschen... Ja, danke. Nein, weil sonst entsteht der Eindruck, Sie bezeichnen das als Moral. Es ist eine Moral sui generis. Ja? Der Eichmann hat sich in Jerusalem drauf auf Kant berufen. Ja? Und hat den kategorischen Imperativ angenommen. Genau, ja? Aber für die Leute war es Moral, war es Legitimation. Ja? Es war das Gewissen sozusagen. Das ja, aber mir wird es jetzt Herr Schneider. Mir wird es jetzt ein bisschen unheimlich, weil jetzt sind wir genau an dem Punkt, an dem man sehr oft in solchen Diskussionen gerät, dass eigentlich jede kriegführende Partei gleichermaßen schlimm ist. Sie hat diese falsche Moral, sie hat diese Befehlsstrukturen. Der Einzelne wird freigestellt von seinen eigenen moralischen Forderungen und so weiter. Ich finde das eine besonders in Deutschland grassierende Krankheit. Ich will das mal etwas näher erläutern. Ich glaube überhaupt nicht, dass es einen gerechten Krieg gibt. Das war auch die Ausgangsfrage. Augenblick, aber lassen Sie mich fortfahren. Ja. Es gibt aber durchaus gerechtfertigte Kriege. Es gibt Kriege, denen man nicht ausweichen kann. Der Krieg gegen die Hitler-Nazis war ein solcher Krieg. Als ich in Sarajevo war, ich war im Krieg in Sarajevo. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, ich bin nicht jeden Tag in die Schlachthäuser gefahren, wo die dann aufgebahrt wurden. Jeden Tag 30 bis 40 Opfer, es waren insgesamt 10.000 in Sarajevo. In Bosnien waren es insgesamt 200.000. Und ich sah, hier findet Folgendes statt. Hier wird eine Stadt, die keinen bewaffneten Soldaten hat, es gab keine Waffen in Sarajevo, von den Bergen aus systematisch beschossen, umgebracht, Kinder, Frauen, Alte, alle. Das hat mein Weltbild verändert. Ich war aufgewachsen, genau wie Frau Emke, mit dem Satz, nie wieder Krieg. Und ich musste diese Formel unter dem Eindruck der Ereignisse in Sarajevo verändern. Ich habe mir gedacht, Moment mal, nie wieder Krieg, das heißt doch, dass auch diejenigen, über die wir hergefallen waren, die Polen, die Dänen, die Franzosen, alle, über die wir hergefallen waren, sollten eigentlich auch sagen, nie wieder Krieg. Nein, natürlich hatten die das nie gesagt. Die haben gesagt, wenn die Deutschen wieder verrückt werden, nehmen wir natürlich Waffen in die Hand und verteidigen uns. Diese Formel, nie wieder Krieg, war eine faule Nachkriegsformel der Täter, des Tätervolkes. Und nur das Tätervolk konnte sich mit dieser Lehre begnügen. Es war eine faule Formel. Es hätte heißen müssen, nie wieder Aggression, nie wieder Aggression, nie wieder Überfall, nie wieder Rassismus. Das, so hätte es heißen müssen. Und wenn Sie dieser Formel folgen, dann kommt eine ganz andere Lektion und Moral heraus. Dann stellt sich eben heraus, dass Sie in bestimmten Situationen durchaus zu den Waffen greifen müssen und Krieg führen müssen gegen wild entschlossene Aggressoren und Rassisten. Und das ist das, was ich in Sarajevo gelernt habe. Ich habe mich damals gefragt, wie kommt das eigentlich? Ich sehe hier als Schutztruppen des Flughafens Sarajevo junge Franzosen, junge Belgier, junge Russen, junge Polen, keinen einzigen Deutschen. Es war eine Art von, wir haben ein Privileg gezogen aus unserer Schuld. Damit wollten wir nie mehr was mit Krieg zu tun haben, aber wir haben den anderen es überlassen, den Kopf für die Menschenrechte hinzuhalten. Und deswegen kann ich mich mit der Formel, es gibt keinen gerechten Krieg, ich habe gesagt, es gibt gerechtfertigte Kriege, keinen gerechten, das ist immer schrecklich, das Schrecklichste, was es gibt, kann ich mich nicht mehr begnügen. Ich halte es für eine verlogene Formel. Vielleicht Herr Heer und dann Frau Imke. Ja, das ist mit dem Krieg ist das, dem gerechten Krieg ist wirklich ein Problem, weil es ist nicht so, wie Clausewitz gesagt hat, Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das stimmt deshalb nicht, weil im Krieg natürlich ein Momentum existiert, was in der Politik in dieser Weise nicht existiert. Da ist das Merkmal eher die Lüge in der Politik. Im Krieg ist es die Gewalt. Und die Gewalt, die kann zwar eingesetzt werden gegen andere, die Gewalt ergreift aber auch denjenigen, der sie ausübt. Und das ist der große Unterschied. Und deshalb ist, selbst wenn man sagt, also man kann ja ein gerechtes Ziel haben und die Mittel, die man einsetzt, sind begrenzt. Also kann man einen gerechten Krieg dadurch definieren. Das funktioniert nicht, weil das Element der Gewalt, das ist etwas, was sich an Grenzen meistens nicht hält. Gewalt ist nie gerecht. Ist nie gerecht, ja. Und ist immer Gegengewalt? Was ist mit Gegengewalt? Bitte? Was ist mit Gegengewalt? Wenn Sie einen zu allem entschlossenen Aggressor haben. Ich bin noch nicht zu Ende. Ja, nehmen wir die Ukraine als Beispiel. Ich bin noch nicht zu Ende. Deshalb würde ich es anders definieren. Also für mich gibt es Aggressionen. Es gibt auch Aggressionen, die dazu führen, dass ganze Populationen, Ethnien, Völker verschwinden. Auch nach 45. Der Vietnamkrieg ist sowas, ja. Deshalb ist für mich, sind drei andere Kriterien wichtig für einen gerechten oder gerechtfertigten Krieg. Ich finde das eine gute Formel von dir. Das ist, wenn es um universelle Werte geht, in der Nation, in dem Volk, in dem Staat, der einen solchen Krieg anfängt. Und nicht diese partikularen, nur für bestimmte Gruppen. Zweitens, wenn es demokratische Institutionen gibt, die jederzeit eine solche Aggression auch abstellen, also einen Krieg auch abstellen können und sagen Schluss aus. Und drittens, es muss begrenzt sein. Der nationalsozialistische Krieg war unbegrenzt. Der hätte nach der Niederwerfung der Sowjetunion, wäre in England, aus Festland in England übergesetzt, hätte die USA, der hatte Weltbeherrschung und Permanenz. Das sind für mich. Und insofern das hieß ja auch der totale Krieg. Der totale Krieg. Und insofern ist für mich der Krieg, den die westlichen Alliierten geführt haben, ist für mich ein gerechtfertigter Krieg. Absolut. Und es stehen dafür auch zwei Personen. Roosevelt ist ja einer der großen amerikanischen Präsidenten gewesen, der das auch gelebt hat, diese Werte. Und Churchill ist natürlich Adel, aber die britische Demokratie ist die erste nach den Athenern gewesen, die wir kennen. Und er ist in diesem parlamentarischen, konstitutionellen Gefüge groß geworden. Das sind für mich auch zwei Garanten. Da muss man immer gucken, wer sind die Führer, wer sind die Wortführer. Also absolut gerechtfertigter Krieg. Das nur, damit wir hier nicht in die falsche Richtung gehen und auseinander. Ich würde daran anschließen, ganz gern Frau Imke fragen. Dort, wo Sie waren, Frau Imke, gab es da gerechtfertigte Kriege? Wir sollten in dem Zusammenhang vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten, dass es ja mittlerweile religiös domestizierte bzw. dominierte Argumentationslinien gibt, bis hin zur IS, die uns heutzutage natürlich auch zu schaffen machen, uns alle auch in eine gewisse Phase der Unsicherheit bringen. Wie sehen Sie das aus Ihrer Erfahrung? Also wenn ich es jetzt aus der Erfahrung sozusagen betrachte und nicht mit sozusagen dem politischen oder moralischen Kalkül des Nachdenkens, darüber würde ich aus der Erfahrung sagen, aus jedem Kriegsgebiet, in dem ich war, bin ich pazifistischer zurückgekommen. Das entbindet mich überhaupt nicht von dem Konflikt, den Peter Schneider angesprochen hat. Also nur um das auch ganz, ganz klar zu sagen, ich glaube, das ist ein moralisches Dilemma, diese Diskussion. Und schuldig sind wir alle, ob wir eher dazu tendieren, sozusagen in Situationen von Selbstverteidigung oder eben von großer Aggression oder von Rassismus oder von Völkermord für einen legitim begründeten Krieg zu plädieren oder ob wir davor zurückschauen. Ich glaube, da gibt es keine reine Position. Und mir ging es, also um zunächst mal das selber zu sagen, auch für meine Generation gilt, selbstverständlich habe ich den Krieg zur Befreiung von Auschwitz als einen gerechten Krieg empfunden. Bin über die gerecht oder gerechtfertigt? Oder gerechtfertigt, beides? Ja, es ist jetzt eine neue Einführung, aber sozusagen natürlich war das ein legitimer Krieg. Und einer, für den ich ehrlich gesagt immer noch dankbar bin als jetzt Nachgeborene. Und mir ging es auch so bei dem Bosnien- oder bei dem Kosovo-Krieg, dass ich fand, dass es gute Gründe dafür gab und dass er mir zwar eindeutig nicht legal, also das muss man auch sagen, es gab kein internationales Votum dafür, aber dass es legitime Gründe war. Ich muss allerdings zugeben, nach Tag 1, den ich dann da war, hatte ich schon meine größeren Probleme damit. Warum? Naja, weil du sozusagen zwar sagen kannst, man will das nicht mit anschauen und man kann auch sagen, es ist wohlfeil und ich verstehe den Reflex total, das ist eine wohlfeile Position, sich zurückzuziehen vor dem sozusagen militärischen Engagement. Ich muss allerdings dann auch sagen, ich habe auch jetzt noch kein militärisches Engagement erlebt, das mir unheikel vorgekommen ist oder das mir nicht in dem Maße, ob es Luftbombardements sind, die was ungeheuer auch Demütigendes jetzt jenseits von dem, ob sie töten, sondern auch was Irrsinniges Demütigendes haben. Ob es einzelne Einsätze, also sozusagen, sagen wir mal so, aus der Anschauung, aus der Erfahrung aller Kriege, die ich erlebt habe, die ich jetzt miterlebt habe, vergessen wir mal Kosovo, aber jetzt Afghanistan habe ich erlebt, Irak habe ich erlebt, neben jetzt vielen anderen, aber die jetzt sozusagen mit westlicher Beteiligung geführt worden sind, die fand ich schon nicht legitim, beide nicht. Weder Afghanistan noch Irak, haben aber auch meine Zweifel an sozusagen, wenn wir mal nüchtern sagen, der Funktionalität von Kriegen enorm geschürt. Also ich bin eher sehr, sehr skeptisch, sowohl was unser Ausgang des Gesprächs war, sozusagen was die psychischen Folgen für die Soldaten selbst sind und die Beschädigung und Versehrung, als auch aber inwieweit es ihnen tatsächlich gelingt, zu einer nachhaltigen Befriedung so einer Region beizutragen. Aber das entbindet mich überhaupt nicht von einer völlig berechtigten moralischen Kritik, dass natürlich so eine pazifistische Haltung auch ich würde sagen eben genauso schuldig machen. Sie hatten sich gemeldet, ja, Herr Farin. Also, für mich ist eine ganz wichtige Geschichte der Afghanistan-Krieg. Eben fiel das Wort, dass die Diplomatie das Wort Lüge sozusagen lebt. Und ich muss sagen, wenn ich solche Sätze wie die Freiheit am Hindukusch verteidigen höre, und das wurde fast unwidersprochen immer wieder gesagt. Peter Struck hat immer gesagt, er hat nicht Freiheit gesagt, sondern Sicherheit. Ja, hat er Wert drauf gelegt, aber egal. Und wenn man sich vorstellt, dass dieser Ausdruck westliche Werte, ja, uns immer um die Ohren gehauen wird, weil wir ja Demokratien sind und wir deswegen Kriege führen dürften, ja, weil wir ja eben westliche Werte vertreten. Da muss ich sagen, da kommt eine ganz große Gänsehaut bei mir auf und ich bin da also wirklich persönlich betroffen. Nehmen wir mal so ein kleines Land wie Mali, von dem keiner redet. Wir sind dort im Einsatz, ja, Frau. Ja, wir überlassen die Dreckarbeit den Franzosen. Ja, die Franzosen kriegen aber dafür das Gold- und das Uranabbaurecht. Ja, wir haben da kaum was von, aber Frau von der Leyen fährt da manchmal hin. Und ich meine, das sind einfach Dinge, die sind alle unwidersprochen, die bleiben alle in den Zeitungen. Da sprechen schon, also da bin ich also von Mali sozusagen aufgefordert, da haben schon einige widersprochen, sind auch einige hingefahren, um es sozusagen auch mit Anschauung mal gucken, den was da ist, ne? Zu unterfüttern. Also ich stimme Ihnen völlig zu, also natürlich die Einfallsschneise, die es so riskant macht, ist natürlich in dem Moment, in dem wir von humanitären militärischen Einsätzen sprechen, ist natürlich auch riskant. Sind das vorgeschobene Argumente? Nein, immer. Also ich würde sagen, wir haben ja auch umgekehrte Fälle erlebt. Wir haben auch Ruanda erlebt, wo sich alle darum gedrückt haben, das Wort Genozid auszusprechen, weil alle Angst hatten, dass es dann für sie Folgen haben würde. Also ich würde sagen, die Verlogenheit gibt es sozusagen auf beiden Seiten. Okay, Herr Heer, Sie hatten, ich will gerne eine Frage mit auf den Weg geben. Sie hatten vorhin gesagt, diese Clausewitz-Formulierung, Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist der Krieg, stimme so nicht. Da würde ich von Ihnen ganz gern noch etwas mehr Begründung erfahren. Ja, ich habe als Argument habe ich genannt, dass das Clausewitz das Momentum der Gewalt nicht eingeschätzt hat. Das ist zu seinen Zeiten, als quasi noch Kabinettskriege geführt worden sind und nicht die Massenkriege, als es noch eine klare Trennung gab zwischen den stehenden Heeren und zwischen den Zivilisten. Haben Sie auch die Religionskriege im Hintergrund? Auch die Religionskriege. Wobei die Kreuzzüge die Blaupause waren. Kreuzzüge der Christen. Das war die Blaupause. Ne? So, aber das Thema der Gewalt ist ja auch nie betrachtet worden damals. Das ist ja dann ein Thema im 19. Jahrhundert dann gewesen. Ja? Also wie hat der Krieg sich verändert? Ja? Also das ist für mich das Kriterium, die Gewalt, die nicht einzugrenzen ist. Deshalb hat es deshalb schon nicht eine Stunde Null gegeben, weil der Krieg nach 45 in unserer bundesdeutschen Gesellschaft natürlich weitergegangen ist. Da sind die Männer wie geladene Bomben, wie Blindgänger sind die nach Hause gekommen. Ja? Und in welchen Formen auch immer, man kann das in diesen Familienromanen so schön nachlesen, von der Leupold zum Beispiel. Ja, das ist großartig. Das hat sich dann in den Kindern ausgewirkt, in den Vorgärten, ja, wie sie gefahren sind mit ihren ersten Autos und so weiter. In der Aggression gegen die Kommunisten, gegen die Roten, ja, ist der Krieg ja weitergegangen. Also das dazu. Ich will jetzt noch auf zwei Makel hinweisen. Sie haben eben gesagt, natürlich ist das immer eine fragwürdige Geschichte, ja, mit diesem legitimierten oder gerechtfertigten Krieg. Wenn ich dran denke, dass die Westalliierten sich geweigert haben, die Zugangswege nach Auschwitz, ja, und anderen Lagern zu bombardieren, weil sie Angst hatten, ihre antisemitische Heimatfront, ja, überrollt dann Roosevelt, ja, oder dass man das Flächenbombardement, was als ein taktisches Mittel eingesetzt wurde, nicht überprüft hat. Es hat ein Momentum gegeben, wo das sozusagen strategisch wurde und dann irreal auch wurde. 1945 musste nichts mehr gebombt werden, trotz der Ardennen-Offensive, wo die Panik entstanden ist, die Nazis kämpfen bis zuletzt. Das ist das eine. Das andere ist, ich würde aber den Fächer von unserer Debatte ein bisschen ausweiten. Es gibt ja wirklich... Ja, wir haben nicht mehr so furchtbar viel Zeit. Punkte. Es gibt ja so etwas wie Verteidigungskriege. Der erste Krieg, den Israel geführt hat, ist ein solcher Krieg für mich gewesen. Die Kriege der Kolonien gegen ihre imperialistischen Herrscher, es sind solche Kriege gewesen, ja, wo immer die geendet haben. Wir wissen, wie Toussaint Louvertures Krieg gegen die Franzosen geendet ist. Aber daran sind wir uns doch, glaube ich, einig. Also sozusagen, dass wir sagen, dass es Kriege gibt, die man als Befreiungskrieg Ich würde zum Schluss unserer Diskussion ganz gerne Herrn Farin noch mal zu Wort kommen lassen und auch Herrn Schneider. Herr Farin, zunächst mal auch an Sie die Frage, das haben wir noch nicht so richtig touchiert. Das sollte vielleicht doch ein bisschen tiefergehend erfolgen, weil das auch ein Anlass für Ihr Hörspiel war, nämlich die posttraumatischen Folgen, die Kriege auf die Individuen haben, die diese Grausamkeiten begangen haben und sich vielleicht auch hinterher manchmal fragen, wer war ich da eigentlich? Bin ich wirklich so? Viele Leute sind auch im Irrsinn verfallen. Viele Leute haben Selbstmord gemacht. Wie beurteilen Sie das eigentlich und die Gefahr auch auf den heutigen Tag bezogen? Kosovo wäre ja auch ein Beispiel, Frau Ehmke, dass viele Leute oder Afghanistan zurückkommen und sagen, also ich bin da völlig entmenschlicht und entfremdet worden. Ich bin einer nicht nur Lüge aufgesessen, sondern einer Fehlinterpretation meiner eigenen persönlichen Werte. Also mein ganz subjektives Interesse, das Hörspiel zu machen, hatte mit Drogen zu tun. Ich hatte zuvor für den WDR ein Hörspiel gemacht über Timothy Leary. Und das war ein Wissenschaftler, der im Auftrag des Staates bestimmte Forschungsobjekte zur Verfügung bekam, um zu sehen, was Drogen mit Menschen machen. Und der Vietnamkrieg ist der erste Krieg, in dem ganz massiv Drogen eingesetzt wurden. Das heißt, die Soldaten haben, glaube ich, so viel Drogen genommen wie in keinem Krieg sonst im Verhältnis. Und das ist ein spezielles Interesse von mir gewesen. Ich habe mich damit befasst, habe das versucht ein bisschen zu recherchieren. Das ist natürlich jetzt, da der Dokumentarfilm die Grundlage des Hörspiels war, nur am Rande ein Thema. Aber wer weiß, welche Drogenlieder aus dem Vietnamkrieg. Es gibt eine sehr schöne Kompilation, die heißt Next Stop Vietnam. Das ist auf 13 CDs sowas zu finden. Und da weiß man, wie Country Joe and the Fish mit sowas umgeht. Herr Schneider, an Sie die Frage zuletzt. Was ist Ihr Eindruck? Haben unsere Väter Posttraumatik verdrängt, jahrzehntelang, oder auch vielleicht sogar ganz bewusst uns verheimlicht, uns als Kindern, als Nachkriegskindern? Ich glaube, Sie haben es verdrängt. Ich denke auch, weil ich es inzwischen selber im Alter der Väter bin, der Großväter schon, dass es nach dem Kriege kaum möglich war, diese Dinge zu verarbeiten. Sie müssen sich das mal vorstellen, selbst als wir loslegten, 68, es lag gerade mal ein paar Jahre zurück, dass der Staatsanwalt Bauer den Steckbrief von Mengele veröffentlicht hatte. Wir wussten fast gar nicht. Wir hatten nur den Eindruck, jeder, der jetzt 40 ist, hat da irgendwas im Krieg gemacht, das ich eigentlich lieber gar nicht wissen möchte. Wir sind mit einem Urmisstrauen in die Welt gekommen und das ist übrigens keine gute Voraussetzung für eine Generation. Wir haben dieser Generation insgesamt misstraut. So. Ich will aber nochmal, weil mir daran liegt, das sagen, diese, was ich in Deutschland ständig höre, Krieg ist kein Mittel der Politik. Gewalt ist immer furchtbar. Das ist eine faule Lektion unserer eigenen Erfahrungen. Es ist nicht wahr, dass man alles diplomatisch lösen kann. Srebrenica konnte man nicht diplomatisch lösen. Ich bin stolz auf die Holländer, dass sie diese holländische UNO-Einheit, die in Srebrenica war und zugelassen hat, dass dann 7000 Männer in die Wälder getrieben und auf die fiescheste Weise, ist ja nicht nur, dass sie ermordet wurden, man muss nachschauen, wie sie ermordet wurden, dass sie diese Leute verurteilt hat und dass da ein Ministerpräsident zurückgeredet. Ich finde das großartig. Das sind die Beispiele, an denen ich, die ich auch den Deutschen gerne mal zu bedenken gebe. Ja, soweit diese Diskussion, meine Damen und Herren, Frau Imke, Herr Heer, Herr Farin und Herr Schneider, herzlichen Dank für Ihre nachdenklichen Beiträge und den Verlauf der Diskussion. Im Anschluss folgt dann das Hörspiel.